Augen auf News. Die künstliche Gebärmutter befreit die Frauen. Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauch Blog. Einer meiner meistgelesenen Artikel handelt vom großen Plan, den die globale Elite mit uns vorhat. Darin berichte ich über den Vortrag von Dr. Richard Dane, ehemaligem medizinischen Direktor von der Rockefeller Stiftung gesponserten Planned Parenthood oder Organisation für geplante Elternschaft, den er vor der Vereinigung amerikanischer Kinderärzte in Pittsburgh am 20. März 1969 hielt. Dort erklärte er der Versammlung, eines der wichtigen Ziele der globalen Elite wäre es, den Sex von der Fortpflanzung zu trennen. Die Erzeugung der Kinder soll ohne Sex und ohne Eltern stattfinden, am besten in Fabriken. Konzerne würden diese Aufgabe in Zukunft übernehmen. Genau das verlangt die führende britische Bioethikerin Anna Smydor von der Universität East Anglia in ihrer neuesten Studie, veröffentlicht im Cambridge Journal. Frau Smydow hat einen Master in Philosophie und einen Doktortitel in medizinischer Ethik. Sie sitzt in diversen medizinischen Gremien als Ethikberaterin, hat ein Buch geschrieben von künstlicher Befruchtung zur Unsterblichkeit und wird als die Kompetenz auf diesem Gebiet angesehen. Jetzt hat sie eine kontroverse Forderung aufgestellt. Sie behauptet, Schwangerschaft und die Kindsgeburt sind sehr schmerzvoll, riskant und sozial einschränkend für Frauen. Deshalb sollte unbedingt von Staats wegen öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt werden, um eine künstliche Gebärmutter zu entwickeln. Smydor sagt, nur so würde es die wahre Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geben, denn weder Männer noch Frauen würden dann durch das Kinderkriegen in ihrem Leben eingeschränkt und die Last der Fortpflanzung der menschlichen Spezies würde nicht mehr auf ihnen liegen. Sie sagt weiter, in einer wirklichen liberalen Gesellschaft darf die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes nicht mehr toleriert werden. Gesellschaftliche Veränderungen im Sozialbereich hätten nur eine geringe Verbesserung für Frauen gebracht, um sie von der vorgegebenen biologischen Funktion zu befreien. Deshalb muss eine bessere Lösung her, sagt Dr. Smydor. Unsere moderne Gesellschaft muss entscheiden, entweder sind Frauen nur dazu da, Kinder zu gebären, die ihre Interessen dem unterordnen müssen, oder wir erkennen, dass unsere sozialen Werte und medizinische Expertise nicht mehr mit der natürlichen Reproduktion kompatibel ist. Das künstliche Austragen oder die Ektogenesis, genannt auch Wachstum eines Organismus außerhalb des Körpers, könnte bald Realität werden, wenn genug Forschungsgelder fließen, behauptet sie. Die Schwangerschaft ist barbarisch, sagt Dr. Smydor. Es ist eine schlimme Krankheit, die tödlich ausgehen kann. Vergleichbar mit Masern, nur sie dauert nicht 9 Monate. Deshalb gibt es starke Argumente für die Priorisierung der Forschung in die Ektogenesis als Alternative zur Schwangerschaft, sagt sie. Sie stellt in ihrem Papier in Frage, wenn man nicht wüsste, ob man Mann oder Frau ist, würde man es bevorzugen, in eine Gesellschaft geboren zu werden, in der A. Frauen die Last und das Risiko der Schwangerschaft tragen oder B. in der die Ektogenesis perfektioniert wurde? Ich bin ja mittlerweile abgehärtet, aber die Forderung dieser Frau schockiert mich. Es beweist wieder, wie pervers, abartig und widernatürlich gewisse Intellektuelle denken. Sie will das Heranwachsen eines Babys in einer künstlichen Gebärmutter stattfinden lassen, also in einer Maschine, in einer Fabrik, damit Frauen endlich von ihrer sogenannten Last als Mutter befreit sind und dann ihren Interessen nachgehen können. Das bedeutet in Konsequenz, mit der Erziehung haben sie dann auch nicht mehr viel zu tun, sondern das übernimmt dann der Staat. Das ist das reinste faschistische Gedankengut, erinnert an die SS-Ideologie und so eine nennt sich Ethikerin? Pfui Teufel! Der nächste Schritt wäre, die herangezüchteten Menschen gleich so genetisch zu modifizieren, dass aus ihnen geschlechtslose Wesen werden, also ein Neutrum. Denn getrennte Geschlechter werden nicht mehr benötigt. Dann hätte die globale Elite ihren Traum erfüllt, ein künstliches Zombiewesen, wo alle gleich sind. Wie krank ist das denn? Ich habe dann recherchiert und einiges über diese Frau Dr. Smydor herausgefunden. Erstens die Universität, wo sie ihre Vorlesung hält, für was ist sie bekannt? Oder besser gesagt berüchtigt. Es ist der Hauptort, wo die Klimaliga ihren Ursprung hat, der durch den ClimateGate-Skandal bekannt wurde. Anhand von gehackten Mails kam nämlich heraus, die Klimawissenschaftler der Universität East Anglia haben die Temperaturdaten gefälscht, also nach oben manipuliert, damit sie eine Klimaerwärmung darstellen können, die gar nicht stattfindet. Die Professoren und Wissenschaftler dort wurden als Betrüger entlarvt und als Werkzeug der NWO-Agenda. Wie wir wissen, ist die Behauptung über eine Klimaerwärmung auch eine Agenda der globalen Elite. Mit der Lüge, CO2 wäre ein Klimakiller, wollen sie uns ein schlechtes Gewissen einreden, damit wir einen gesellschaftlichen Umbau und Einschränkung unseres Lebensweise akzeptieren. Mehr Steuern und Abgaben können sie uns damit auch aus der Tasche ziehen. Die Ökonazis sagen, sogar Kinder zu bekommen sei schlecht für den Planeten und man sollte sich deshalb enthalten. Dann passt ja diese künstliche Erschaffung von Menschen in einer Batterie von Gläsern mit Nährflüssigkeit gefüllt prima zu diesem Verein. Erinnert irgendwie an den Film Die Insel, wo Klone als Ersatzteillager herangezüchtet wurden. Aber nicht nur das. Der Film zeigt, wie die weiblichen Klone nur dazu dienen, ein Baby auszutragen und auf die Welt zu bringen, damit die reichen Kundinnen, die es bestellt haben, nichts selber tun müssen. Sie können ja Schwangerschaftsstreifen davon bekommen und die Figur darunter leiden. Das Perverse aber ist, nach erfüllter Aufgabe als Babylieferant wird der Klon getötet. Die Erfahrung zeigt, vieles, was im Film als Fiktion heute dargestellt wird, ist demnächst Realität. Wie alle Wissenschaftler benötigt Frau Dr. Smilow Geld für ihre Forschungsarbeit, was heutzutage oft an privaten Konzernen und Stiftungen kommt. Die bestimmen dann auch, was geforscht wird und was das Resultat sein muss. Smilow wird von der Wellcome Trust gesponsert, nach der Bill und Melinda Gates Foundation mit 27 Milliarden Dollar Vermögen, die zweitreichste Stiftung der Welt und private Hauptgeldquelle für die Forschung im Bereich Biomedizin. 2010 kamen sie zum Beispiel die finanziellen Mittel für den Film In Vitro vom Wellcome Trust. Jetzt haltet euch fest, in diesem Film wird die Geschichte einer Wissenschaftlerin gezeigt, die, weil sie in ihrer Forschung durch Gesetze eingeschränkt wird, ein eigenes Ei befruchtet mit Spermien, die sie aus ihrem Knochenmark herstellt, also eine Selbstbefruchtung vornimmt. Das daraus resultierende Kind muss ja dann eine Kopie von ihr selber sein. Echt schlimm. Das ist wohl der Traum der Extremfeministen. Sich selber fortpflanzen, ohne Zutun eines Mannes. Übrigens, der Feminismus ist auch eine Erfindung der globalen Elite. Nick Rockefeller hat damit geprahlt und es als Beispiel ihrer gesellschaftlichen Macht zugegeben. Ach ja, eine über Jahrzehnte andauernde Verbindung zwischen der Rockefeller Stiftung und der Wellcome Trust gibt es selbstverständlich auch. War ja nicht anders zu erwarten. Beide haben dieselben Ziele wie die Perversion der Menschheit getarnt unter dem Mantel der Wohltätigkeit als medizinischer Fortschritt. Wie auch die Gates-Stiftung, die alle zusammen ein perfektes Dreieck der übelsten Weltverbrecher bilden. Unendlichen mit Geld und Macht ausgestattet. Die Wellcome Trust entstand 1936 als Stiftung nach dem Tod von Henry Wellcome, der einer der größten pharmazeutischen Magnaten war. Er hat zum Beispiel die Tablette erfunden und damit ein Vermögen verdient. Vorher wurde Medizin als Pulver oder Flüssigkeit verabreicht. Die Verbindung zu den Rockefellers war immer eng. Während der 30er Jahre wurde die Rechtsangelegenheiten des Wellcome Trust von der Firma Sullivan & Cromwell wahrgenommen, eine der renommiertesten Anwaltskanzleien der Welt und eine Stütze des Rockefellers-Konzerns, wie zum Beispiel die Tatsache, dass zwei ihrer Partner, John Foster Dulles und Ellen Dulles, später US-Außenminister bzw. erster Direktor des CIA wurden, beweist. Später beteiligt sich der Wellcome Trust auch an dem von Rockefeller gegründeten Universitätskomplex in London. Aus der ursprünglichen Firma Burroughs Wellcome wurde die Wellcome Trust, die dann sich an Glaxo Wellcome durch Zukauf beteiligte. Dann fand die Verschmelzung mit Smiths Klein Beecham statt, um daraus GlaxoSmithKline zu formen, einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Für was sind die wiederum bekannt? Na, für die Pandemien der letzten Jahre, ihren Impfstoffen gegen die Vogel- und Schweinegrippe und den massiven Einfluss auf die WHO. Nur böse Zungen behaupten, das war eine künstliche Panikmache, um Milliarden zu ergaunern. Aber GlaxoSmithKline ist auch in anderen fraglichen Impfaktionen beteiligt. Da haben wir auch wieder die Verbindung zu Bill Gates. Denn er und seine Frau lieben Impfen, wie sie sagen. Und sie verkündeten 2010 in den nächsten 10 Milliarden Dollar für die Erforschung und Verteilung neuer Impfstoffe in den ärmsten Ländern der Welt zu spenden. Sie wollen ganz Afrika gegen Masern, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung durchimpfen lassen, plus gegen Schwangerschaft bei den Mädchen auch. Dass als Konsequenz die Bevölkerung reduziert wird, ist reiner Zufall. Aber erwünscht, denn wie Gates oft gesagt hat, das CO2 muss auf Null gebracht werden. Der Vater von Bill Gates, William H. Gates, war lange in der Eugenikgruppe Planned Parenthood der Rockefeller Stiftung involviert. Eine Organisation mit dem neuen Namen, welche aus der amerikanischen Eugenics Society hervorging. In einem Interview aus dem Jahre 2003 mit Bill Moyes von PBS gab Bill Gates sogar zu, dass sein Vater der Kopf von Planned Parenthood war, die auf dem Konzept gegründet wurde, die meisten Menschen sind verantwortungslose Vermehrer und das menschliche Unkraut muss ausgerottet werden. Wir sehen, oberste Priorität der globalen Elite ist der Eingriff in die natürliche Fortpflanzung mit gleichzeitiger Veränderung oder Gleichschaltung der Geschlechter. Der Plan, den Dr. Day 1969 verkündete, wird konsequent umgesetzt. Die Gesellschaft soll aus einheitlichen Konsumsklaven bestehen und erheblich reduziert werden. Selbstverständlich werden diese Eingriffe in die Natur, ob durch Abtreibung, Impfung, Genmanipulation, günstige Befruchtung und wie hier beschrieben sogar durch das Heranzüchten von Babys außerhalb des Körpers in einer künstlichen Gebärmutter als etwas sehr Gutes und Richtiges uns verkauft. Sicher gibt es viele, die das ganz toll finden. Ich bin der Meinung, hier wird der moderne Mensch Gott spielen und den ursprünglichen Sinn der Natur pervertieren. Außerdem besteht die Elite aus Psychopathen. Es wird Satans Werk umgesetzt durch seine Diener.